Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, wie schön. Auf vielfachen Wunsch unseres Producers Götz sollen wir reden, und dann machen wir das jetzt halt einfach auch mal, über Pleiten, Pech und Pannen. Und zwar über unsere eigenen. Ach. So, wie viel Zeit hast du, Götz? Naja, ich sag mal so bescheiden. Vor allen Dingen, wie kommst du auf das dünne Brett, dass ich bin der Autopapst, überhaupt jemals Pleite? Das kann ich dir sagen, ja? Weil du nicht Mercedes fährst. Es gab mal eine legendäre Mercedes-Werbung, wo der Typ spät nach Hause kam und die Frau sagte, wo warst du? Und er sagte, ich hatte eine Panne. Und dann scheuert sie ihm eine. Du Lügner. Und sagt einfach nur, mit deinem Mercedes. Mhm. Und geht. Was nicht stimmt, die letzte Panne hatte ich mit Mercedes. Ja, genau, meine Mercedes-Fahrzeuge, die ich in meinem Leben hatte, sind immer, immer nach Hause gekommen. Immer. Ja, meine auch, oft mit Simeon, meinem Schrauber. Nee, ich hab einmal, da haben wir sie gleich, die erste Panne. Das war, muss man überlegen, ich war auf dem Weg nach Italien, in die Toskana. Jo. Im Spätwinter, also in Deutschland war noch richtig kalt, knackig kalt, lag auch Schnee. Und ich fuhr von Berlin nach München und kam auch gut in München an und hab da bei einer Freundin übernachtet. Und am nächsten Morgen wollte ich weiterfahren Richtung Florenz und die Kiste sprang nicht mehr an. Gar nicht. Ja. Also der Anlasser jodelte jedenfalls, die Batterie war auch voll, aber machte keinen Ton mehr. Also die 200D, ja, milde motorisiert, immerhin Mopf 1, also mit 60 PS schon. Mopf 1. Ja, Modellpflege 1. Ach so. Und ja, sprang hier an. Ja, das gibt's ja gar nicht. Was ist das? Ne? Allerdings handelte es sich bei diesem Auto um ein zwar erst 3 Jahre altes Fahrzeug, allerdings mit 270.000 auf der Uhr Ex-Taxi. Mhm. Stadtverkehr. Ja? Immer schön warm schön warm gefahren, aber wahrscheinlich nie Ventile eingestellt. Ja. Jedenfalls keine Kompression mehr. Und ja gut, ich war damals ADAC-Kunde oder Mitglied. Premium, Auslandsschutzbrief. Und dann wurde die Kiste eben nach Berlin zurücktransportiert und ich kriegte ein Ersatzfahrzeug. Damals ein Opel Corsa 1. Der war damals, kam neu raus. Muss also 1982 gewesen sein. Oder echt, der so alt? Ja, Opel Corsa 1. Ich erinnere mich, ich hatte auch mal einen Corsa als Firmenwagen. Das war 1993 und ich dachte, der wäre damals neu rausgekommen. Oh Gott, ja, okay. Na gut, jedenfalls. Weil Corsa GT, vielleicht war der damals dann neu, sportlicher. Ja. Aber, ja. Oh, der war mal nicht schlecht. Der war ganz geil. Ja, der Corsa war ganz GSI. Geil. Aber und den haben wir uns dann geprügelt. Wir hatten in der Firma diesen Corsa und so ein Chrysler Grand Voyager, so ein richtig fettes Teil mit Lenkradautomatik und so, was eigentlich die viel coolere Karre war, aber keiner wollte den Chrysler haben. Immer wollten alle nur, ich nehme den Corsa, ich nehme den Opel. Das war ganz nett. Na gut, meiner war damals nicht GSI, sondern der hatte eben nur 45 PS mit dem uralten Kadettmotor. Das war in Italien nicht das reine Vergnügen auf den kleinen Späßchen. Waren das diese Motoren, die sich angehört haben wie Staubsauger? Ja, wahrscheinlich. Ja. Also ich weiß, also man konnte den Motor aber nicht hören, weil das Armaturenbrett derart geklappert hat bei der Kiste. Also irgend so ein Resonanzschnarren. Furchtbar. Na gut, jedenfalls, der Mercedes wurde eben nach Berlin zurücktransportiert, zu mir nach Hause. Und war ja noch in der Toskana. Und als der Transporteur dann da ankam bei mir zu Hause, war natürlich keiner da, der ihm sagen konnte, wo das Auto hin soll, hat es einfach vor die Tür gestellt. Ja. Also direkt vor die Tür auf die Straße. Ja. Und da stand er 2 Tage. Dann kam die Schmier und hat ihn umstellen lassen. Ja. Genau. Ja, und das war dann ein ewiger Schriftverkehr. Das ist auch was, das muss man den Leuten mal erzählen. Ne? Also wir wohnen beide in Berlin. In Berlin gibt es das Umsetzen von Fahrzeugen. Das ist nicht üblich in Deutschland. Also in Köln zum Beispiel wird die Karre abgeschleppt und wird auf einen zentralen Autohof verbracht. Und wenn du Pech hast, also zu meiner, als ich komme aus Köln gebürtig, es gab 2 Stellen, wo die hingebracht wurden. Die eine war irgendwo in der Südstadt und die andere war draußen in Ossendorf, glaube ich. Und in Ossendorf, da fuhr nichts hin abends. Das heißt, du bist nachts aus dem Restaurant gekommen oder so und die hatten dich abgeschleppt. Mhm. Das Auto stand irgendwo in Ossendorf und dann musstest du für einen 50er oder was auch immer mit dem Taxi da hinten rausfahren. Ja, du hättest doch nach Hause fahren können mit dem Taxi, dann am nächsten Tag in Ruhe. Zu Fuß dahin, genau. Und in Berlin setzen die Autos tatsächlich um. Die stellen den auf den nächstmöglichen legalen Parkplatz. Ja, bloß wo ist der? Okay, aber immerhin, im Zweifelsfall ist das dann halt nur 10 Minuten zu Fuß entfernt. Ne? Na gut, also um die Panne, die ich da hatte, abzurunden, bevor ich meinen ADAC-Ersatzwagen bekam, stand die Kiste noch in einer Werkstatt. Also der wurde dann abgeschleppt in eine Werkstatt und das waren Verbrecher. Ja? Weil die haben gesagt, wir testen das mal und ich durfte nicht zugucken. durfte da nicht in die Werkstatt. Schon verdächtig, ne? Genau. Und wie sich dann später herausstellte, haben die mir aus meinem Kofferraum meinen handgestrickten Wollpullover und eine Jeans geklaut. Man sollte es nicht glauben. Ja? Und das Ganze wirklich nur, weil die Ventile nicht eingestellt waren und gleichzeitig auch der Dieselhauptfilter zu war. Als ich dann aus meinem Italienurlaub zurückkam, habe ich das nachgeholt, neuen Dieselfilter reingemacht, Ventile eingestellt, Karre sprang wieder an und fuhr auch wieder, ganz normal. Ich habe auch, also Götz sagt ja schon seit langem, wir müssen da mal über Pleiten, Pech und Pannen reden. Ich habe ehrlich gesagt echt wenig Pannen mit meinen Fahrzeugen gehabt. Immer Mercedes? Nee, nicht immer Mercedes. Mercedes bin ich eigentlich, nee, ich habe 3 Mercedes gehabt in meinem Leben. Nee, 4. Oh, den einen habe ich verdrängt. Was war das für einer? 123, alte Taxe, Dreigangautomatik, hier in Berlin von... Dreigangautomatik, 123 gab's nicht. Gab's nicht? War immer Viergang. War immer Viergang, hat sich angefühlt wie Dreigang. Ja. Vielleicht war auch ein Gang kaputt, würde mich nicht wundern. Den hat, das war ganz furchtbar. Also das war ein so halbseidenes Automobilgeschäft, das ich da gemacht habe. Gebraucht, ne, gebrauchte Taxe. Hatte auch irgendwie sowas wie 280.000 oder so auf der Uhr, es ging ja damals irgendwie 3.000 Mark oder knapp 3.000 Mark gekostet. Ende der 90er Jahre war das. Oder war der aber alt schon? Ja, aber ich habe halt null Ahnung gehabt und habe gedacht, na ja, so schlimm wird's schon nicht sein. Und der Typ, das war alles so der Typ, der mir den verkauft hat, hat den angeblich im Auftrag seines Bruders. Das heißt, im Kaufvertrag stand ein ganz anderer Name als von dem Typen, der mir den verkauft hat. Und das war alles so. Das war alles komisch. Hatte der noch einen Fahrersitz drin oder stand da ein Campingstuhl? Nee, der hatte einen Fahrersitz. Das war alles komisch. Also heute weiß ich, es gibt so ein paar Sachen, ein paar Geschäfte, die ich in meinem Leben gemacht habe. Da weiß ich jetzt, wo genau der Punkt oder die Punkte gewesen wären, wo ich hätte erkennen müssen, dass ich betrogen werde. Also ich war mehr Pleite als Panne, oder? Das ist, nee. Das fängt mit der Pleite an. So, jedenfalls, das Auto war dann meins. Das ist auch schön gelaufen, so ein Vierteljahr oder sowas. Und irgendwann, verlor der Öl. Und dann bin ich hier zur Mercedes-Werkstatt, weil ich war relativ neu in Berlin auch, erst seit 2 Jahren hier, kannte noch niemanden, so keinen Schrauber und nichts, bin dann zur Mercedes-Werkstatt, die haben noch was gemacht. Das hat dann irgendwie Geld gekostet, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann war es auch wieder gut. Was hatte der denn für ein Problem? Das sage ich dir gleich. Das ist das Ende der Geschichte, was er für ein Problem hatte. Dann war ich damit nochmal irgendwas war, genau, ich brauchte neue Bremsen. Damit bin ich dann zu so einer Kette gefahren. Der war auch witzigerweise hier um die Ecke auf der Obernstraße, war der Laden damals. Bin dahin, hab gesagt, ja, ich will neue Bremsbeläge. Ach da, genau, da war auch eine Tankstelle, oder? Genau, da war auch eine Tankstelle, genau. Ich brauche neue Bremsbeläge. Ja, nimmt das Ding auf die Bühne und sagt, oh, da kaputt, hier kaputt, das, also das, da kann ich ihn nicht einfach nur, also mit der Bremsanlage kann ich sie überhaupt nicht mehr vom Hof fahren lassen. Sag ich, ach du Scheiße. Aber naja, ist ja ein altes Auto. Damals hatte ich noch ganz gut verdient. Und dann hat er mir für 1.700 Mark neue Bremsanlage da eingebaut, also neue Bremssättel, Backenscheiben, schieß mich tot. Da habe ich gedacht, naja, muss halt, ne, so altes, irgendwann muss halt. Also Zeitwert verdoppelt. Genau, so ungefähr. Dann bin ich damit noch so ein bisschen gefahren. Also ich rede jetzt hier über insgesamt vielleicht ein halbes Jahr oder sowas. Und was war denn, genau, der verlor immer wieder Öl. Irgendwann war immer mit dem Öl nicht in Ordnung. Und dann sagte eine Kollegin damals, hör mal, ich kenne da einen, der schraubt an Mercedes rum, ich gebe dir mal die Nummer von dem, mit dem ich heute auch noch befreundet, 20 Jahre her. Den hat ich dann angerufen und er meinte, ja, ich komme mal vorbei, ich guck mir die Karre mal an. Er guckt den Wagen an, geht an seinen Wagen, holt direkt so eine Plastikwanne raus und schiebt die vorne drunter und sagt, sonst kriegst du Ärger mit dem Umweltschutz. Und meinte, ich nehme den mal mit, gib mir mal einen Schlüssel. Dann rief er irgendwann an, meinte, ich habe den wegtrailern müssen, weil als ich den holen wollte, war die komplette Ölwanne ausgelaufen in die Plastikwanne da drunter. Stellt sich raus, der Typ, der den verkauft hat, hat da irgendwie mit so, es gibt im Autozubehörhandel so wie Gaffertape, nur aus Metall. Und damit hat er einfach ein riesiges Loch in der Ölwanne einfach zugekleistert mit so mit Aluband wahrscheinlich. Alu irgendwas und darüber Dreck gemacht, so damit das gut aussah. Aber eine Ölwanne, wie war die durchgeschlagen oder durchgerostet? Ich habe keine Ahnung, was war. Jedenfalls das Ding war so im Arsch. Der Schrauber meinte, pass auf, ich nehme den als Teileträger. Ich kaufe den ab für 500 Mark und nehme den als Teileträger. Du willst damit nicht mehr fahren, das geht nicht. So von dem habe ich dann einen 123er Kombi gleichzeitig gekauft und der war richtig schön. T-Modell. Genau. Was für ein Motor? 230 TE in so einem komischen Rostbraun, irgendwas, Viergang-Schaltgetriebe. Und dann kam Ökosteuer. Die erste Stufe der Ökosteuer. Und die Scheißkarre, die ist unter 15 Litern noch nicht mal angesprungen. Und dann habe ich mir erstmal so einen billigen kleinen Diesel gekauft. Also hier, nimm den Mercedes, gib mir irgendwas. Und dann hatte ich ein 230 TE mit 15 Litern? Nein, der anspringen ging noch, aber ich habe das nicht geschafft, die Karre irgendwie unter 12 Liter zu fahren oder so. Aber dann stimmt, naja gut. Wie auch immer, mir war das zu teuer, da habe ich dann auch schon nicht mehr so gut verdient gehabt und habe dann den eingetauscht gegen so einen Seat Ibiza Diesel. Was ein bisschen langweilig war, aber damit bin ich halt vorwärts gekommen und hatte auch nicht so Probleme auf der Straße zu fahren. Aber das war wirklich so die größte Pleite und Panne, die ich so hatte. Aber da sieht man mal wieder jemanden. Stimmt nicht. Man muss nur drüber reden. Der liegt mir jetzt richtig schwer im Magen. Der schöne 230 TE, das ist doch an sich ein Auto für die Ewigkeit eigentlich. Ja. Gut, okay, also heute, wir haben ja inzwischen 2021 und die Autos, die aus der Zeit noch fahren, die sind natürlich alle inzwischen einmal durchrepariert und in Liebhaberhand und da passiert natürlich nichts. Nee, da passiert nichts. Damals war das einfach ein stinknormaler Gebrauchtwagen. Also genau, einfach eine alte Karre. Ja, wo keiner mehr Geld reinstecken wollte. Genau. Und dann hatte ich, das war auch so ein Spontankauf, Fiat Bacchetta. Ja, oh, das Bötchen. Das Bötchen, schönste Cabrio, das ich mir so... Una Barca heißt ja ein Boot, nicht? Und sehr, sehr schönes Auto. Und dann auch in diesem Orange, in dem sie ihn ausgeliefert hatten, das war die erste Farbe, ein ganz tolles Ding, habe ich gefunden bei einem Ford-Händler in Bayern unten. War auch gar nicht so teuer, 2.800 Euro. Eigentlich Punto-Basis, ne? War das Punto-Basis? Ja. Ach, guck. Aber die haben irgendwas am Motor halt rumgespielt, dass der Motor ein bisschen mehr Dampf kriegte. Na, der hatte, glaube ich, auch schon variable Nockenwellensteuerung und das war auch gleichzeitig die Schwachstelle. Genau. Und der hat, es gab ein Teil in diesem Motor, das wurde in den Foren genannt, das Dieselteil. Weil wenn das nicht in Ordnung war, hat die Kiste genagelt wie ein Diesel. Das war dieser Nockenwellensteller. Ne? Und das war aber bekannt, also das ist so, da wusste man einfach, wenn er das den angelassen hat, Dieselteil genagelt, wusste, okay, das geht jetzt noch 10.000 Kilometer und dann brauchst du ein neues. Mhm. Das war so ein Ersatzteil, das wusste Fiat auch, also das hatten die immer vorrätig. Den habe ich gekauft, damals mussten dann die Händler schon Garantie geben, ein halbes Jahr oder so. Das war die sogenannten neuen Gewährleistungsbestimmungen, die kamen, glaube ich, 2001 oder so. Irgendwas, also ja, das war 2006 oder 2007, dass ich mir die Kiste geholt hatte. Genau, also die ganz normale Gewährleistung. Genau. Wenn ein gewerblicher Händler dir ein Auto verkauft, dann musste er dir 2 Jahre Gewährleistung geben darauf. Er konnte die aber auf 1 Jahr begrenzen und das zerfiel nochmal in zweimal, also ersten und zweiten 6 Monate. Ah, okay. Wenn es innerhalb der ersten 6 Monate ein Problem gab, das nicht im Kaufvertrag erwähnt war, ja, dann war der Händler dran. Ah, okay. Der Verkäufer. Jedenfalls hatte ich ein Problem und ich fuhr so und der Motor hat sich irgendwie selbstständig gemacht. Das heißt, also der hat die Leerlaufdrehzahl nicht gehalten. Ich stand also mit meinem Cabrio mit offenem Dach an der Ampel und mein Auto hat selbstständig, ohne dass ich was dazu tun musste, gemacht. Wie so ein Asso, der die ganze Zeit auf dem Gas spielt. Da dachte ich, okay, das ist nicht in Ordnung. Da muss irgendwie, bin zum Händler und der sagte, ja, gucken wir mal. Macht so, und da habe ich dann nämlich vom Händler nämlich auch so. Da fühlt so, man sich doch besser. Nee, der sagt auch, sagt, ach, wir gucken mal, keine Ahnung, was das ist. Und hier hast du ein Ersatzauto für eine Woche. Dann habe ich nach ein paar Tagen rief er an und sagte, Herr Klein, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich finde diesen Fehler nicht. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann den Motor komplett zerlegen und gucken, was das ist. Dann haben sie so und so viel Arbeitsstunden bezahlt und ich kann ihnen aber nicht garantieren, dass ich dann auch den Fehler gefunden habe. Das war, warte mal, lass mich mal rekapitulieren. Das Auto war wahrscheinlich so Baujahr 99, 98, irgend sowas. Weiß ich gar nicht mehr, ja, irgendwie vermutlich. Und das fand statt im Jahre 2004, 2005. Nee, eher 2007, 2008. Also schon ein bisschen später. Naja, mal gucken, ob du drauf kommst, was es gewesen sein könnte. Ich erzähle noch ein bisschen weiter. Ja. So, dann sagt er, können wir machen, dann kostet aber alleine das Zerlegen und wieder zusammenbauen, kostet so viel, wie der Wagen noch wert ist. Ich rate Ihnen davon ab, fahren Sie, bis er kaputt geht. Na, wie gefahren, hatte ich auch noch mal ein Problem mit der Lichtmaschine, hat mir den abschleppen lassen, war in Frankfurt am Main. Und dann sagte der ADAC-Mann, hier, sind Sie Premium-Mitglied? Sag ich, nee, bin ich nicht. Machen Sie das mal. Mein Sohn, der hat genau so ein Auto und das bleibt auch immer stehen. Und wenn Sie Premium-Mitglied sind, dann bekommen Sie kostenlose Ersatzfahrzeug, wenn Sie so und so weit von zu Hause entfernt sind. Und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich direkt mal. Und das hat aber nicht aufgehört mit diesem Gejaule. Also das ist das Standgas. Entweder ging er aus oder drehte hoch oder mittig oder so. Ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Das Einzige, was ging, wenn er dann hochgedreht hat und ich dann nochmal kurz aufs Gas getippt habe, dann ist er wieder runtergegangen in Leerlauf. Und ja, war irgendwie war alles scheiße und ich war unzufrieden, hatte halt keinen Autopapst, keinen Schrauber, der sich auskennt und so. Und habe die Karre dann inseriert und dann meldete sich ein Typ hier aus Falkensee. Mhm. Also ich war damals in Frankfurt am Main und ein Typ aus Falkensee meldete sich und sagte, ja, hier, ich nehme den Wagen. Sag ich, ja, aber Alter, da ist ein Problem. Meine Mutter sagt, der ist mir egal, ich nehme den. Der ist schön, mir gefällt der Baujahr, die Farbe, alles andere ist in Ordnung, Kilometerzahl ist in Ordnung, ich nehme den. Bring mit. Sag ich, ja, aber wenn ich den jetzt nach Berlin fahre, steht der in Berlin und sagt, ja, ist kein Problem, ich nehme den. Die Karre dann nach Falkensee gefahren, sagte so, ja, hier ist er, kannst du haben. Sagt, ja, nehme ich, kein Problem. Sag ich, ja, aber der Leerlauf dreht sein. Sagt, ja, macht mir nichts. Siehst du den Golf da hinten, so ein Golf Cabrio, so ein, ich weiß gar nicht, ob da ein Dreier oder ein Erdbeerkörbchen noch war. Sagt, der Dreier Cabrio. Der hatte sich überschlagen, den habe ich selber wieder hergerichtet. Ich habe Zeit. Sagt er, den stelle ich hier hin, nehme ich mir eine gute Flasche Wein und dann gucke ich mir das mal an, was mit dem Auto ist. Ja, das ist halbes Jahr später schickt er mir eine E-Mail. Hier, guck mal, die Baketta ist wieder in Ordnung. Ich habe bei eBay noch Ledersitze geschossen, alles pipapo, schön poliert und so. Und das mit dem Motor habe ich auch in den Griff gekriegt. Da habe ich allerdings auch einen ganzen Winter für gebraucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Das ist auch schon wieder so lange her. Ich glaube, der hat dann selber irgendwie 40, 50 Stunden damit verbracht, sich Gedanken darüber zu machen und zu gucken, was das Problem am Motor gewesen wäre. Hat den Fehler gefunden, hat das Ding repariert gekriegt, hat eine Tiptop-Baketta gehabt. Was war der Fehler? Also so wie du es schilderst? Luftmengenmesser. Der Luftmengenmesser? Sagte er. Ja, aber wo liegt da das Problem? Ich weiß es nicht. Den kannst du, also der Luftmengenmesser, der steigt oft aus. Ja. Also jedenfalls in der Generation. Aber das ist ganz leicht mit einer Fehlerdiagnose. Kannst es ganz, du musst also nur den Stecker reinstecken und gucken. Aber hat die Karre diesen Stecker? Ja, definitiv. So ein alter Motor? Also Ende der 90er? Die hatten schon den Stecker, ja. Also auf jeden Fall, wenn der Luftmassenmesser hatte, dann ist der... Luftmassenmesser, genau, so hieß das. Ja, dann ist der auch diagnostizierbar. Ach, was ist das denn für ein beschissener Fiat-Händler da in Frankfurt gewesen? Tja, keine Ahnung, vielleicht konnte der... War das eine freie Werkstatt? Oder? Nee, Fiat. Echt? Fachwerkstatt. Naja. Aber das war eigentlich so das Schlimmste, was mir passiert ist mit Autos, diese beiden Geschichten, mit dem Benz und der Baketta. Naja, und dann kommt ja deine so oft erzählte Geschichte mit dem Caddy und dem Abgas. Ja, gut, AGR-Ventil, ja gut, aber das ist ja nur das ist halt auch ärgerlich. Das kann man einfach nicht mehr als Pan, das ist ja schon konstruiert, das ist ja schon rein konstruiert. Dass das Ding kaputt geht? Naja, also jetzt insbesondere. Also was heißt, dass das Ding kaputt geht, ist da nicht rein konstruiert, aber dass das Ding nicht für eine normale Werkstatt oder in normaler Zeit austauschbar ist. Stichwort, ne? Reparierbarkeit. Ja. Obwohl, der hat ja eben auch dann diese Dieselgate-Software-Update über sich ergehen lassen müssen und damit gehen die Dinger automatisch kaputt. Ne? Ach echt, das war diese, wobei meiner dürfte das nicht gewesen sein. Was hatte denn meiner für ein Baujahr? 2006? Nee, 2009? Nee. Ich weiß gar nicht mehr. Diesel? Nee. Das war ein Diesel, ja. 2 Liter? Nee, 1,6. Ja, das war der. EA 189. Das weiß ich nicht mehr. Ja. Also, das heißt, der wird ein Software-Update gekriegt haben, darüber ist dann der Luftmengenmesser kaputt gegangen. Nee, nicht der Luftmengenmesser. Das Abgasrückführventil. Ja, genau. Dann kam eben viel, viel mehr dazu. Und dann ging auch immer der Lüfter an die ganze Zeit. Das weiß ich gar nicht mehr. Und dauernd, der Filter hat sich dauernd versucht, frei zu brennen. Okay. Oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß ja gar nicht, woran ich erkenne, dass der Filter versucht, sich frei zu brennen. Naja, wenn der dieses Rekonditionierungsprogramm fährt und plötzlich so pum, hinten da so eine Wolke rausfliegt. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Naja gut, ist ja auch Geschichte. Ja, ne? Allerdings. Läuft wahrscheinlich auch nicht unter Panne, eher unter Pleite. Aber nicht eher unter Pleite. Aber für den Hersteller. Ja, beziehungsweise auch für mich, weil es halt furchtbar teuer war. Also ich habe halt über 1.000 Euro dafür bezahlt, dieses Ding austauschen zu lassen. Und weil die dafür irgendwie einen halben Motor inklusive Getriebe abbauen mussten oder sowas. Stand dann natürlich auch in den Foren. Ich habe das dann im Forum gedacht, so was ist da? Aha, okay, AGR. Alle haben mit dir gelitten. Nee, ich habe einfach nur in so irgendeinem Forum geguckt und die haben sich dann halt darüber ausgetauscht, dass das gerade bei dem Modell ganz katastrophal alles ist und gerade dieses Modell hatte ich halt. Aber sonst hatte ich eigentlich immer Glück. Naja. Warte mal, ich rekapituliere mal. Was hatte ich denn für eine... Mein zweites Auto, mein erstes Auto war ja ein Käfer, Baujahr 69, 1300er, Chinchilla Beige mit roten Kunstledersitzen. Wow. Fantastisch. Kunstleder, sehr geil. Mein erstes Auto hatte auch Kunstleder, schwarzes Kunstleder, ein Passat. Ah, noch schöner. Passat L mit, ich glaube, 55 PS. Und zwar der, wo nur die Kofferraumklappe aufgeht und nicht das ganze Hatchback. Oh. Dieses. Sehr schön. Ja, aber das ist natürlich nichts für Shortsträger im Sommer, ne? Ja, im Sommer war das auch der Geruch und so. Ich habe halt immer gesagt, irgendwann kotzt mal einer rein, dann kann ich es auskerchern. Dann hast du einen Grund. Nee, mein zweites Auto war ein, ich suche hier schon die ganze Zeit in unserer Kiste, nach einem Opel Rekord C Caravan. Wow. Ja, heute eine gesuchte Rarität. Ja, die Dinger sind ja einfach nur kaputt gefahren worden als Gebrauchsgegenstand. Ja, genau. Früher. Und Caravan sowieso. Und da gab damals Kombis in der Generation waren ja, gab ja eigentlich nur Ford und Opel, nicht? Und ein paar Franzosen. Granada. Das war davor. Das war ja noch Taunus damals. Granada kam ja erst. Kam der später? Ich glaube, der erste Granada kam 72 oder 73, okay. So in dem Dreh. Den Rekord gab es ja früher, also den C-Rekord gab es ja früher. Naja, wie auch immer, mein Käfer war dann irgendwann Geschichte. Na, Volkswagen, der 1600er war auch ein Kombi, ne? Das war auch ein Kombi, ja, aber der war ja ein viel, viel kleiner Heckmotor. Ja, also der war ein Käferkombi. Ja, den gab es auch nicht als Viertürer, also der war immer Zweitürer. Obwohl, mein C-Rekord war auch ein Shooting Brake, kann man fast sagen. Ja, also ein zweitüriger Kombi. Man musste also, hatte natürlich dann eine Ladefläche hinten. Ja. Perfekt. Also der war riesengroß für die damalige Zeit. Dunkelblau mit hellblauen Kunststoffsitzen. Ja, hellblau. Also da hat wirklich General Motors noch so richtig reindesignt. Ja. Wahnsinn. Und ich habe ja wirklich, mir geht ja nichts stärker auf den Sack, als dass nur noch weiße, dunkelblaue, schwarze und silberne Autos in der Gegend rumfahren. Naja, das liegt aber eben an dieser Dienstwagenkacke. Ja, aber diese Innenausstattung in so, das finde ich halt schon, also das finde ich Sünde. Das möchte ich heute nicht. Ich möchte mehr bunte Autos auf den Straßen sehen, aber bitte nicht innen. Naja, du, aber stell dir mal vor, ich hätte fast mal gekauft einen 190e 2.6. Ja. Schönes Auto, so dieses Obsidian-Schwarz außen und innen drin rotes Leder. Okay, das ist nochmal ein anderer Schnack. Ja, also vor allen Dingen das war natürlich da, Porno. Ja. Warum hast du den denn nicht gekauft? Bist du der war irre? Weg. Der war weg. Ja, der war sofort weg. Ich habe ihn gesehen, bin kurz was essen gegangen, kam wieder, war er weg. Ja, also im Netz. Ja. Also wie es so ist, wenn man 2.6 hat, passiert ja wahrscheinlich genauso vor der Pizzeria. Gehst kurz was essen, ist der weg. Ja. 2.6er. Sehr geil. M103 hatte ich auch mal, Holger. Ich hasse dich. Warte mal, habe ich da eine Panne gehabt mit dem Ding? Nee, aber was war denn mit dem C-Rekord? Ja, mit dem C-Rekord. Pass auf, den kaufte ich. Der stand irgendwie auf so einem, an der Uni, war so ein Studentenauto. Kaufte den, leicht überteuert. Damals habe ich aber gemacht, weil ich keine Ahnung hatte und habe den dann erstmal durchchecken lassen, weil ich damit in Urlaub fahren wollte und war in so einer, wie sich im Nachhinein herausstellte, sehr nette und auch sehr kompetente Werkstatt, aber musste dann nochmal ein paar hundert Euro, also ich glaube, ich habe fast zu viel nochmal reingesteckt, aber dann war der wirklich gut. Also die haben dann den. Ja, weil früher ging das auch noch, dass man mit wenig Geld ein Auto wieder gut kriegt. Ne? Ja. Naja, da war ja nichts dran. Ja. Ja, das war eine Postkutsche. Nicht? Also ja. Also ich finde das immer, man erkennt das immer am besten, Motorhaube auf und du kannst genau sehen, welches Aggregat welches ist. Und heute ist da Klotz. Plastikschale, ätzend. Na gut, hatten wir ja schon, Reparierbarkeit. Jedenfalls mit der Kiste bin ich dann losgefahren mit Kumpels nach Südfrankreich. Ja. Ja? Und weil der ja eben ganz frisch neu war und ich war ganz stolz auf mein Auto, lass keinen anderen fahren, ich fahre selbst. Mhm. Nicht? Und naja, das ging dann irgendwann nach 26 Stunden eben nicht mehr gut. 26 Stunden mehr oder weniger ununterbrochen gefahren, irgendwo in kurz vor Saragossa in Spanien die Kiste in den Graben gesetzt und war eingeschlafen. Okay. Okay, ich dachte, der Wagen hätte das nicht ausgehalten. Nein, der Wagen hat es problemlos ausgehalten. Ne? Und dann, ja, das war's dann. Ne? Also wir haben ihn nochmal rausgezogen, bin dann noch ein paar hundert Kilometer gefahren, immer scharf nach links eingeschlagen die ganze Zeit, weil die Vorderachse so krumm war. Seitdem ist dein rechter Arm auch dicker als der linke. Ne? Genau, der linke ist immer braun, weil er zum Fenster raushängt. Jedenfalls, also es war wirklich ein Drama. Und ach, ich habe also noch oft dran gedacht. Losgefahren mit einem schicken blauen C-Rekord-Caravan, mit dem Nötigsten, was man so für so einen Sommerurlaub braucht, und zurückgekommen mit einer kleinen Reisetasche und einer Autobatterie. Die habe ich nämlich mitgenommen, die war neu. Ja. Ja, wieder zurücktransportiert. Gott sei Dank waren Freunde eben mit dem VW-Bus unterwegs, sodass die Rückreise kein Problem war. Aber das Auto habe ich dann am Ende in Frankreich verkauft. Also verkauft, auf einem Schrottplatz abgegeben für, glaube ich. Hatte ein argloser Franzose. Nee, das war unübersehbar. Aber der Schrottplatzbetreiber hörte den Motor. Ja. Das war der klassische Rekord-Opel-Motor, der große, mit nicht, also der Block, den gab es ja als 1,5, 1,7 und 1,9. Okay. Später dann noch eine Evolutionsstufe, im D-Rekord gab es den noch, glaube sogar noch im E-Rekord als 2 Liter. Mhm. Der hatte 1,7 Liter mit 75 PS und Lenkradschaltung. Geil. Ja. Habe ich noch nie gefahren. Eine richtige Lenkradschaltung habe ich noch nie gemacht. Also, und zwar also keine Lenkradautomatik, sondern eine Lenkradschaltung. Das war damals. Wo ist an der Lenkradschaltung der erste Gang? Also wo sitzen die Gänge? Das ist auch eine Haarschaltung. Also in diesem Falle war es eine Haarschaltung, ziehst du an und hoch und das ist der erste, zweite unten zweite und dann eine vier. Ebene weiter vorne, dritter, vierter. Ne? Okay. Und ein Knöpfchen als Rückwärtsgangssparer. Hat super funktioniert. Also nach einer Weile, also ich, wie gesagt, als Fahranfänger, vorher Käfer gefahren, musste mich dran gewöhnen, also 3-4 Tage und dann. Das ist wahrscheinlich wieder Umstieg vom Schaltgetriebe auf Automatik. Da musst du dich ja, verbremst du dich ja auch die ersten 2 Tage immer. Ne? Also jedenfalls ein Auto, an das ich wirklich gerne zurückdenke. Aber ich denke, ich überlege gerade, so richtig heftige Pannengeschichten kenne ich auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis eigentlich gar nicht. Also klar, das ist dann irgendwie diese Nummer mit dem Benz, dass du dich mit so einer komplett alten Karre über den Tisch hast ziehen lassen, Warte mal, der erste, der Käfer, der hatte auch mal eine Panne, also da brannte mir der Motor ab. Ja, richtig. Wie so Lamborghini. Ja, und ich fuhr damit irgendwie am Wochenende, ja, fuhr da, wo fuhr ich lang? Hohenzollern in Berlin. Ja. Und irgendwie hörte zwischendurch, irgendwie fuhr er los an der Ampel, da macht es hinten, der Motor ist ja hinten, puff, so ein Puff, so eine Verpuffung. Fehlzündung. Und fuhr und auf einmal blinkten mich alle Autos an und dann schrie einer, ey, der Motor brennt! Ja, und konnte aber, ich aber, sehen. Wieso brennen Motoren? Das soll doch eigentlich, ist das sag doch... Sag ich dir gleich. Das, ja, und jedenfalls, ich bin kam... musste aber um Gottes Willen, muss irgendwas tun, nicht? Und fuhr noch ein kleines Stück weiter und da war an der Ecke war eine Kneipe, die ich kannte und wo ich auch die Tresenfrau kannte. Ja, und die hielt vor der Kneipe an und rannte rein und sagte, brauch unbedingt mal Wasser, mein Motor brennt. Und die geistesgegenwärtig gab mir den Sektkühler, der da war. Ja, der war, also war fast nur noch geschmolzenes Eis. Super. Und ich wieder raus, Motorhaube auf, was man auf keinen Fall machen darf, in so einen brennenden Motor Wasser reingießen. Ja, das habe ich natürlich trotzdem gemacht und ging auch aus. Also der Motor, der lief sogar noch die ganze Zeit und das Feuer ging aus. Puh, geschafft. Aber der hatte eben schon so lange gebrannt, dass die ganze Dämmung, die da hinten drin war. Was ich halt faszinierend finde, ist, dass der noch gefahren, also. Der lief noch. Ja, na, ich konnte ihn auch nicht ausmachen. Ja, also der funktionierte ja nicht. Also ja. Die Elektrik hatte sich schon weitgehend auf, aber er lief noch. VW Käfer, er läuft und läuft und läuft. Und dann ging er aber doch aus, als er dann seine Eiskübeldusche gekriegt hat, ging er aus. So, ja, und Gott sei Dank. Erstmal ein Bier getrunken, ne? Und es war also nicht weit von meiner Wohnung entfernt und hab die Kiste da stehen lassen und bin erstmal nach Hause ins Bett gegangen, nachdem ich mich selber auch abgekühlt hatte mit dem Bier. Und am nächsten Tag war an der Stelle Markt. Ja, und natürlich. Wer jemals so einen Wochenmarkt weiß, wenn da plötzlich morgens um 3:30, wenn die da anfangen, ihre Stände aufzubauen, steht da so ein halb ausgebranntes Wrack. Das trägt nicht zur Belustigung bei. Nicht? Da bauen die ihre Stände nicht drumrum. Nee. Ja, aber was hätten sie machen sollen? Nicht? Und, ja, die haben die Stände drumrum gehört. Die haben ja keiner, der stand da eben störend in der Ecke. Aber er sah eben auch so aus. Also da gut. Also, den hat aber auch keiner abschleppen lassen. Und als ich dann irgendwann dann am späteren Vormittag dann wieder so weit war, dass ich mir um mein Auto kümmern konnte, musste ich mir dann erstmal eine riesen Standpauke vom Marktchef da anhören. Und ich dachte mir noch, was für ein Idiot, der sieht doch, dass der abgebrannt ist. Das hat den aber nicht interessiert. Die Kiste störte einfach nur, ja, egal ob verbrannt oder nicht. Ja. Na gut, und dann, was habe ich dann gemacht? Koch und Lange war damals der Schrottplatz, der Hauptschrottplatz meines Vertrauens. Mich dann hingefahren mit einem Freund und haben wir dann irgendeinen Käfer da um seine Motorelektrikteile erleichtert. War eine Tüte, so eine Plastiktüte voll Kabel, Stecker und so weiter für einen Zehner. Ne? Und dann bin ich wieder hingefahren, habe das alles umgesteckt, gestartet, bumm, sprang an, weitergefahren. Und als ich ihn dann verkaufte, sagte der Käufer, der Potenzielle, macht die Haube auf. Oh, hat der mal gebrannt? Ja, ja, okay. Stört aber auch nicht weiter. Das heißt, es war damals noch normal, dass die Dinger mal brennen. Öfter mal. Also, und zwar, du hast davon gefragt, warum brennt der? Ja, warum brennt überhaupt, genau. Ja, also in vielen Fällen ist es einfach so, der hat ja Tank vorne, Benzinpumpe, eine mechanische Benzinpumpe, kommt vorne mit einer Kraftstoffleitung und dann sind da so ein paar Schläuche, die den Vergaser mit Kraftstoff versorgen und diese Schläuche sind aus Kunststoff, also irgendein Gummi, Kunststoff, Gewebe ummantelt, damit eben dieser kleine Benzindruck die da nicht aufbläht, die Schläuche. Und die Dinger werden im Laufe der Zeit eben mal porös, war ja eine uralte Karre. Und die Porosität sorgt dafür, dass Kraftstoff eben durch den Schlauch nach außen dringt und dann eben die Gewebeummantelung sich mit Kraftstoff vollsaugt. Ja. Das heißt nicht, dass es da rausspritzt oder runtertropft, weil dieses Gewebe nimmt das erstmal auf, sind ja kleine Mengen. Aber dadurch hast du natürlich eine relativ große Oberfläche, an der Kraftstoff verdunsten kann. Ja. So, und wenn sowas passiert und dann zeitgleich noch ein Zündkabel durchgeschlagen oder porös ist und dann ein Funke in die falsche Richtung springt. Dann hast du den Salat. Buff, ja. Dann entzündet, das war dieses Puff, was ich hörte. Ja. Ja, und dann brannte es. Ja, dann entzündet es. Kann das heute immer noch passieren? Das kann heute immer noch passieren. Naja, klar, du hast, also es passiert auch. Nicht? Also heute brennen eigentlich Autos eher. Also ich kenne diese, ne, YouTube ist voll von Videos, brennende Lamborghini. Das ist irgendwie, das ist ein Ding. Naja, na gut, aber keine Ahnung, wie die Situation da im Einzelnen ist, aber du hast da eben einen heißen Motorraum. Ja. Ja, also vor allen Dingen eben Auspuffkrümmer, die werden ja wirklich richtig heiß. Und Lamborghini, wenn dann fährst du auch nicht mit wenig Temperatur. Ja, also die sind eben wirklich heiß, was jetzt nicht dazu führen muss, dass der Motor hochgeht. Also die Motorbetriebstemperatur ist wahrscheinlich noch im normalen Bereich, aber eben Auspuffkrümmer, ne? Ja. Also die sind teilweise sind die ja rotglühend, also ja, richtig, ja, richtig heiß. Und wenn dann Zylinderkopfdeckel undicht wird, ja, oder weiß ich nicht, ein Schlauch von der Motorgehäuseentlüftung abrutscht, ja, und ein bisschen Motoröl da rausläuft, muss gar nicht viel sein. Also reicht, wenn jetzt so eine Dichtung mal so einen Schwall rauslässt und das tropft auf den Krümmer, dann puff, selbst Motoröl. Motoröl hat ja nun einen relativ hohen Flammpunkt, mhm, also viel, viel höheren als Benzin. Ja, aber bei einem rotglühenden Stahlstück ja, so, ist das dann auch egal. Genau, ja, und dann fängt es eben tatsächlich an zu brennen. Nicht? Und dann, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist, können Kunststoffe sich eben noch, die da im weiteren Umkreis sind, auch noch entzünden. Ja, und schon brennt die Karre lichterloh. Ne? Und wenn du dann nicht schnell mit deinem Feuerlöscher bei der Hand bist, ist ja auch so eine Sache. Nicht? Ja. Also wenn man das mitkriegt. Hast du Feuerlöscher im Auto? Selbstverständlich. Ich nicht. Doch, ich habe einen Feuerlöscher im Auto. Und also sollte ich mir auch einen Feuerlöscher in- Du, ich habe es einmal erlebt, da stand am Seitenstreifen stand ein Auto, was also vor mir fuhr, am Seitenstreifen ausrollte, die Familie spritzte raus und war völlig aufgelöst und ich hätte, wenn ich einen Feuerlöscher gehabt hätte, tatsächlich was tun können. Ja. Hatte ich aber nicht. Und seitdem habe ich einen. Wo hast du den? Also wo macht man, also ich überlege, wo würde ich denn Feuerlöscher? Nee, bei meinem Auto ist der, also da ist die Konstruktion so, da ist vor dem Fahrersitz ist so ein Träger, also ja, so ein Sitzträger und da habe ich den Halter rangespackst. Also der liegt quasi direkt unter meinen Knien. Ne? Ja. Und stört da auch nicht. Und man kann also wirklich sehr gut zugreifen. Ist so ein kleiner, so ein 2-Kilo-Löscher. Ja, aber im Zweifelsfall vielleicht genau der Löscher, den du haben willst. Vor allen Dingen, ich meine, ich habe halt einen Bus, ne? Wenn mir da hinten die Gasanlage mal um die Ohren fliegt. Naja, vergiss es. Gehe ich auch mit dem Feuerlöscher nicht mehr bei. Nee, da kannst du dann von deiner Wolke oben zugucken, wie dein Auto abbrennt, wenn die Gasanlage um die Ohren fliegt. Naja, ist ja nur eine kleine Gasanlage. Naja, gut, also nicht umsonst gibt es da ja auch Prüfungen, ja, die das regelmäßig auf Sicherheit hin kontrollieren. Ja, das war, warte mal, was hatten wir denn noch für Pannen? Also richtig Pannen, ja, die Redaktion meldet sich. Also die Redakteur, der Producer will wieder was. Was willst du, was ist denn jetzt los? Dem Producer fällt eine Geschichte ein von vor 24 Jahren. Wenn ihr sie hören wollt, ich erzähle sie jetzt einfach, ihr könnt sie ja rausschneiden. Ja. Ich nenne sie mal Helene. Ich war mit Helene im Urlaub in Frankreich. Aha. Ja? Du und Helene. Ich und Helene. Mit einem Auto. Mit einem Auto. War das Auto Helene oder war das die Fahrerin des Autos? Nee, die Fahrerin des Autos. Ja. Ich nenne sie jetzt Helene. Ja. Sternchen der Redaktion ist der richtige Name bekannt. und Helene und ich fuhren also durch Frankreich und ich sagte so, hey, guck mal, wollen wir da vorne Kaffee trinken gehen? Und sie, ja, und dann, bumm, knallte es, weil kurz nicht aufgepasst und es hat Rums gemacht. Naja. Achso, weil Helene auch für den Kaffee nicht nach vorne. Irgendwie so. Es hat also Rums gemacht, wir konnten nicht weiterfahren, Totalschaden. Mhm. ADAC-Mitglied war Helene. Wir sind gut nach Hause gekommen, Auto ist nach Hause gekommen, Schrauberbude hier in Kreuzberg. Typ ruft an und sagt, ich wollte jetzt eigentlich gerne so einen Flügel da vorne bestellen, aber der hat eine ganz andere Farbe als im Fahrzeugbrief. What? Die Farbe stimmt nicht überein. Und die Fahrgestellnummer ist auch rausgefräst. Aus deinem Auto? Aus dem Auto von Helene. Wie sich herausgestellt hat, hat Helene bei einem Autohändler in Berlin ein geklautes Auto gekauft. Geil. Ja. Naja, das ist natürlich wirklich eine Pleite, nicht? Und der Autohändler war natürlich nicht mehr am Markt und auch ansonsten nicht mehr. Nö, der Autohändler sagte, ich habe ja nur für jemand anders das Auto in Kommission verkauft. Ja, ja. Vielleicht war das derselbe Typ, bei dem ich die alte Taxe gekauft habe. Möglicherweise, ne? Ja. Kann sowas heute noch passieren, dass ich beim Autohändler ein geklautes Auto bekomme? Natürlich kann es passieren. Also, das wäre dann. Ich hab letztens auch gerade wieder für eine Nachbarin ein Auto gekauft. Ja. Ja, und die, also ist eine junge Frau und die suchte sich, wie die es so machen, die suchen sich also ein Auto. Ich sag ja immer, such dir mal ein Auto aus, was dir gefällt. Ja. Muss dir erstmal muss es dir ja gefallen. Wie es dann technisch beieinander ist, kann man ja immer noch prüfen. Damit man ungefähr so ein Feeling kriegt, was die überhaupt haben will, nicht? Also Cabrio, Pritschenwagen, ja. Trecker, keine Ahnung. Sie suchte sich tatsächlich, also hatte so vier Autos raus, davon fielen erstmal drei sowieso von vornherein aus. Und das vierte war aber so, dass man sagt, okay, wir gehen dahin. Und den Ladenbetrieb, der aber sehr nett war und sehr zuvorkommend und offenbar auch kompetent, denn der beantwortete Fragen, die ich gar nicht gestellt habe. Ja. Und hatte gleich so einen Ordner mit Papieren und dann, was macht man dann? Guckt erstmal schlägt Papier rauf, guckt nach, passt das zum Auto? Ist die Fahrgestellnummer, die in den Papieren steht, die gleiche, die auch im Auto steht? Das sollte man mindestens tun. Okay. Erstmal die Papierform des Angebotes überprüfen. Ja, ja. Wenn Helene das auch gemacht hätte, dann wäre ihr sicherlich aufgefallen, dass die Fahrgestellnummer nicht mit denen an dem Papier übereinstimmt und dass sich es dabei dass wenigstens eine Verwechslung vorliegt. Kann ja auch sein. Du hast drei Autos und hast eben gleiche Autos und hast die Papiere verwechselt. Mhm. Kann ja auch passieren. Ich bin ja auch mal verhaftet worden, weil so ein Auto nicht die Fahrgestellnummer hatte, die in den Papieren stand. Und bei der Zulassungsstelle. Und du bei der Zulassungsstelle haben sie sich wegverhaftet? Ja. Da sagte die Frau, die da die Zulassungsvorgänge bearbeitete, warte mal, Augenblick, ich muss kurz mal was holen, und verschwand, und drei Minuten später standen zwei Polizisten, da sind sie, Herr Kessler, die sind verhaftet. So, warum denn das? Ja, das Auto, was sie hier zulassen wollen, steht in der Fahndung. Wo hast du das Auto hergehabt? Von einer Versicherung, die das dann nach der Regulierung eines Schadens, eines Diebstahlschadens übernommen hat und war Eigentümer. Und die Versicherung wollte, da die ja nicht mit Autos handelt, wollte es nur wieder loswerden. Und ich habe es von der Versicherung gekauft und hatte so einen Ordner mit allen möglichen Papieren, die eben zu dem Auto gehörten. Und ja, wieder aufgefunden in Polen und Rücktransport und. Und aber bis die Polizei dem Papierberg, den ich da bei mir hatte, Glauben schenkte, weil die ja sagt, wieso, es steht bei uns in der Fahndung. Ja. Es war schlicht, nachdem die Versicherung es aus Polen zurückgeführt hatte, nicht aus der Fahndung rausgenommen worden. Der Fall war längst abgeschlossen. Aber die Polizisten, die sich mit diesem Problem jetzt befassten, mussten eben von Ästchen auf Stöckchen bis zu dem Punkt erstmal alles nachvollziehen. Und das führte dazu, dass ich zunächst mal verhaftet war. Ja. Haben die dich dann eingelocht? Nein. Nein, die haben mich mitgenommen und ich habe ja gesagt, Moment, das ist ein Irrtum. Ja, das sagen alle. Ja, klar, sagen ja auch alle. Ja, klar. Aber ich hatte eben Gott sei Dank diesen ganzen Versicherungsordner bei mir, also der mit zum Kauf des Autos gehörte, mit Kaufvertrag und allem drum und dran. Und da haben die gesagt, ja, okay, also da müssen wir jetzt wirklich mal durch, nicht? Aber es war eben ein zäher Prozess, weil die Streifenbeamten haben gesagt, ja, wir bringen sie jetzt hier erstmal zur Kripo, ne? War Gott sei Dank um die Ecke. Und die Kripo, die war schon kurz vor Feierabend wieder und hatte ja gar keine Mitarbeiter für so eine komplexen Fälle. Und das dauerte eben. Ich habe jedenfalls an dem Tag das Auto nicht mehr zugelassen gekriegt. Andreas Kessler, vielen Dank. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.